rufe dein Geschick in seinem Herzen willen. O Wonne, großes Glück in seinem Herzen willen. O Wonne, o Wonne, großes Glück. Schon war ich nah im Staube, dem lauten Spott zum Raube. Dahin, dahin, ja, dahin gestreckt zu sein. Nun ist es mir geworden, den Mörder selbst zu morden. Nun ist es mir geworden, den Mörder selbst zu morden. Den Mörder selbst zu morden. Oh, oh, welchen Augenblick. Die Rache werd ich killen, dich, dich, rufe dein Geschick in seinem Herzen willen. O Wonne, o Wonne, großes Glück. Schon war ich im Staube, dem lauten Spott zum Raube. Dahin, dahin, gestreckt zu sein. Ah, nun ist es mir geworden, den Mörder selbst zu morden. In seiner letzten Stunde, den Stahl in seiner Wunde, ihm noch ins Ohr zu schreien. Triumph! Triumph, der Sieg ist mein. Springt von Tod und Wunde, nun fort auf große Runde. Wie wichtig muss es sein? Oh, welchen Augenblick muss es sein? Die Rache werd ich kühlen. Geworden, den Mörder selbst zu morden. Ah, welchen Augenblick, die Rache werd ich kühlen. Ich rufe dein Geschick, Triumph, der Sieg ist mein, der Sieg ist mein.